Vor ungefähr einem Monat hatten wir eine Konferenz in Budapest. About a month ago we had a conference in Budapest. Und ich kam natürlich zu spät wegen dem Verkehr. And of course I came too late. Und einer der letzten Worte, die ich hörte von der Botschaft von Pastor Schaller. And one of the last few words I heard from the message of Pastor Schaller's. War also sprach über Kultur. He was talking about culture. Und er meinte, dass man oft den amerikanischen Gemeinden den Vorwurf macht, dass sie eine amerikanische Kultur mitbringen. And he said that sometimes you think that an American church brings with it an American culture. Und das ist sicherlich teilweise richtig so. And in part it's true. Aber wenn man tatsächlich über das Phänomen nachdenkt, but if you think about the phenomenon, ist das eigentlich die Kultur, die man als Christ, also als bibelgläubiger Christ verbreitet, the real culture that a Christian brings, immer transnational ist. Is actually transnational. Oder eigentlich übernational. Or it goes over the nationality. Also zum Beispiel, man sagt, dass die Ungarn gloomy, was ist das? So trübselig sind. Because they say that the Hungarians are a kind of gloomy people. Oder den Österreichern sagt man nach, but, or the Austrians, dass sie immer schlecht nachreden. That the Austrians just hinter dem Rücken. They gossip. Oder der russischen Kultur sagt man nach, dass sie eben auch eine Art so selbstmörderische Kultur verbreiten. Also immer so traurig und irgendwie so missfühlig. Or this Russian culture, they also say that it's kind of a heavy culture. Also zum Beispiel vor ungefähr ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem anderen Arzt. I had recently a conversation with another doctor. Und er war auf einer auf einem so einen Kongress in Ungarn. And he was at a conference in Hungary. Und nachher sagten sie ihm, er soll noch mitkommen zu einem Fest. And afterwards they asked him to come with them to a party. Und da haben sie dann Nationallieder gesungen. And they sang national songs. Zum Schluss dann schon mehr betrunken als nüchtern. And then at the end, of course, they were more drunk than sober. Und er meinte, zum Schluss haben sie fast alle geweint. And at the end, all of them started to cry. Und das offenbart auch eine Nationalidentität. And somehow this also reveals a kind of national identity. Und ich habe jetzt nachgedacht, jetzt leben wir alle, jetzt hören wir diese Plakate von der Bundesministerium für Soziales und Inneres. So lastly I've seen this placard from the social government. Government. Diese Nicht-Nörgelzone. This don't be grumpy zone. Hat das jemand schon gesehen, dieses Did Plakat? You see this? Also hat ja einen Grund, warum die Regierung sowas macht. And there's a reason why the government is doing this. Weil sie natürlich weiß, dass das Teil unserer Kultur ist. Because they know that this is part of our culture. Und wenn man jetzt nachdenkt, and if you think about it, also das sind jetzt die lustigen Blumen einer Kultur. If you look at the fun part of a culture. Aber zum Beispiel, ich habe ein Buch gelesen letzte Woche. Last week I read a book. Die Judenfrage im Christentum so auf die Art. The Jewish question in Christianity. Und da steht dann zum Beispiel, das Buch wurde 1939 geschrieben. The book was written in 1939. Er meint, es ist unvorstellbar. And he says that it's unimaginable. Dass in einem Park, that to go in a park, eine Bank herumsteht. A bench is there. Eine Parkbank. Park bench. Und da steht drauf, nicht für Juden. And on it says, not for Jews. Auch das ist eine Kultur. Even this is a culture. Eine Kultur, die von wenigen ausgeht. That comes from a few. A culture that comes just from a few. Und die aber dominierend auf eine bestimmte Gesellschaft ihren Willen aufzwingen. But somehow this minority put their will to the majority. Und diese Kultur, and this culture, ist geprägt von Angst. Is covered with fear. Ja, Furcht, Angst, ja. Definierte und undefinierte Furcht. Undefined and defined fear. Von bösen Nachreden. From speaking evil. Vom Spionagieren. From spying. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen. We can't imagine it today. Wie das damals gewesen sein muss. How it must have been then. Wenn man nicht mehr mit seinem Nachbarn auf der Halle reden kann. Where you couldn't speak with your neighbor in the hall. Wenn man Angst haben muss, dass jemand anderer mithört. If you would have fear that somebody else was listening. Und eine gesamte Kultur von oben bis unten nur durch Druck organisiert wird. And that the whole culture would be infiltrated with pressure and fear. Ich habe zufälligerweise diese Woche einen Artikel gelesen. And I read an article this von week einem gewissen Staatssekretär Heydrich. From a certain state secretary Heydrich. der 1939 dann ermordet wurde, who was then killed in 1939, der eigentlich der war, der die gesamte Judenvernichtung mit großem Druck betrieben hat. That actually went after this whole Jewish persecution. Ich sage diese Beispiele alle deshalb, I'm telling you this example because, um auf den wesentlichen Einfluss because of the important, influence einer Kultur auf einen einzelnen Menschen klarzulegen. That a culture has on a person. Für jeden Einzelnen, wie wir da sitzen. For every single one of us that are sitting here. Und dass diese Kultur Spielregeln vorgibt, and that this culture gives playing rules, bewusst oder unbewusst, consciously or unconscious, die wir dann übernehmen. That we take on. Meine Mutter hat immer gesagt, my mother always said, der Fisch stinkt vom Kopf. It starts from the head. The fish smells from the head. The fish stinks from the head. Und das ist für jede Organisationsstruktur richtig. And for every organizational structure, this is true. Das beginnt in der Ehe zu Hause. It starts with the marriage at home. Das geht über die Geschäftskultur in einer Firma, Firmenkultur. And it also occurs in a company. Und natürlich letztendlich in einem Staat. And also in a state. Und jetzt and now, sind wir Christen. Now we're Christians. Und irgendwie heißt es in der Bibel in Römer 12,2, glaube ich, and in Romans 12,2 it says, dass wir nicht gleichförmig sein sollen dieser Welt, that we should not be conformed to this world, sondern umgestaltet werden sollen, but transformed in das Bild Christi, in the renewing of our minds to Christ. Die meisten von uns haben sich später im Leben bekehrt. Most of us have become Christians later in life. Und die Kultur, in der wir aufgewachsen sind, and the culture in which we grew up, hat uns notwendigerweise tief geformt. Really formed us deeply. Unsere Eltern, our parents, unsere Lehrer, our teachers, unsere Freunde, our friends, wer immer das sein mag, whoever it may be. Und es bedarf einer ganz bewussten and we need a very conscious und einer unglaublichen Anstrengung and a striving, um sich unter einer headship of Christ, wie sagt man, um sich unter Christus unterzuordnen. A striving to go under the headship of Christ. Es liest sich ganz einfach. Keep going. Es liest sich einfach, wenn man liest, nicht, man soll Christus gleichgestaltet sein. Where it says that we should be formed into the image of Christ. Und dann sieht man die Einflüsse der Welt, die tagtäglich auf einen Einfluss nehmen. And then you see the current of the world that is always trying to influence us. Und man kann sich's nicht leisten. And we can't afford nicht bewusst über diese Tatsachen nachzudenken. To not think consciously about these facts. Viele Köche verderben den Brei. Many cooks spoil the soup. Und man soll sich im Leben nicht viele Ratgeber suchen. And you shouldn't get so many counselors in life. Und in der Bibel steht, dass man vor einem stehen wird. And in the Bible it says that we shall stand before one. Und einem allein, nämlich Gott selbst. And that's God himself. Und wenn wir gesündigt haben, so steht dort, and if we have sinned, it says, haben wir auch nur vor einem gesündigt. That we've only sinned before one. Und das sage ich deshalb, and I say this because, damit man sein Herz im Leben so that our hearts, nicht auf viele Ratgeber richten soll, that our hearts are not influenced by many counselors, sondern dass man einen Bezugspunkt hat. But that we have one point of reference, und das ist Jesus Christus. And that's Jesus Christ. Ich habe heute den Psalm 25 gelesen. Today I was reading Psalm 25. Wir haben vorher gesagt, dass der Fisch vom Kopf stinkt. Before we said that the head makes the rest of the fish stink. Und es steht da, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. And it says in verse 1, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Mein Gott, auf dich vertraue ich. O my God, I trust in thee. Und weiter in Vers 6 zum Beispiel, and in verse oder Vers 5, Entschuldige. 5. Oder fangen wir mit Vers 4 an. I'm like Pastor Robin. Let's start with 4. Verse 4. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Show me thy ways, O Lord. Deine Pfade lehre mich. Teach me thy paths. Die Erziehung, the way that we're brought up, das haben wir vorher in der Einleitung schon gesagt, we said this in the intro, ist eigentlich das, was unsere Kultur letztendlich prägt. Is that which influenced us by our culture. Und eben, wenn man Sonntagsschule macht, and if we do Sunday school, und den kleinen Kindern lehrt, and we teach the little children, dass Gott vergibt, that God forgives, dass er dich liebt, that he loves us, das vergisst so ein Kind nicht. A child does not forget this. Und wenn es einmal irgendwann in Führungspositionen kommen sollte, future, wird es hoffentlich nicht zu einem Tyrann werden, tyrant, wie der Heidrich zum Beispiel, as Heidrich was, sondern wird eine Wurzel sein, inside, die weiß, dass Gott mich lieb hat. Und also das war mir nur wesentlich, weil ich für einen Erwachsenen genauso für ein Kind eben das Lehren oder das Lernen, because an adult has to learn just as much as a child does, eben wesentlich ist. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, wer du bist. Lead me in thy truth and teach me who you are. Auf dich harre ich den ganzen Tag. On thee do I wait all the day. Denke an deine Erbarmungen. Remember, O Lord, thy tender mercies. Und an deine Gnadenerweise. And thy loving kindnesses. Denn sie sind von Ewigkeit her. For they have been ever of old. Die Gnadenerweise Gottes. Where is it? The grace of God. The grace of God. Das letztendlich geht es, so sehe ich es zumindest, geht es darum, dass Gott eine Gnadenkultur etablieren will. And I see that God wants to establish a grace culture. Und ich lese gerade durch die Psalmen, bin inzwischen bei Psalm 56 angelangt. And then I landed in Psalm 46. No, I'm not get there, but in Psalm 56 steht zum Beispiel, 56, it says, sieht man, wie David sich abmüht, how David was striving, mit seiner eigenen Schwäche, with his weaknesses, mit seinem Versagen, with his failures, mit seinen Feinden, with his enemies, und trotzdem and nevertheless, kann er mit Mut vorwärts gehen, he went forward in with courage, weil er weiß, dass Gott ihn lieb hat. Because he knew that God loved him. Wie kann man im Leben mit Autorität handeln, how can one, handle authority, wenn man nicht weiß, dass hinter einem ein Größerer steht? When you don't know that behind that authority there's a bigger one. Selbst Jesus hat gesagt, even Jesus said, dass er den Auftrag seines Vaters tut. That he is doing the task his father has told him. Ja. Also, das sind in wenigen Worten das, was ich mir gedacht habe zu diesem Psalm. And this is what I thought in a few words about Psalm. Und das, was ich für heute mitteilen wollte, and that's what I wanted to share today, ist, dass sich jeder Einzelne dessen sehr wohl bewusst sein muss, that each one of us have to be very conscious, dass er erstens in einer Kultur lebt, that first of all we live in a culture, die ihm diese Identität, die Christus gibt, wegnehmen will, that wants to steal the identity that Christ gives us. Das heißt, dass man eine Identität hat, dass man voll angenommen ist. This identity meaning that we are totally accepted. Eine Gnadenkultur. A culture of grace. In der man mit Liebe und auch mit einer Kraft nach vorne gehen kann. In which we can go forward in power and in love. Und dass es notwendig ist, zum Beispiel am Mittwoch in den Gottesdienst oder am Sonntag oder jede mögliche Möglichkeit, die man noch hat, irgendwie von Gott zu lernen. And that's why it's so important to come on Wednesday to church and on Sundays and when everyone has the opportunity to be taught by God. Um sich diesem Kulturkreis zu öffnen. To open up this circle in the culture. Und letztendlich dann diese Kultur in die Welt zu tragen. And to be able to go through the culture in the world. Lieber Vater im Himmel, dear Father in heaven, wir danken dir so sehr für dein Wort. We thank you so much for your word. Wir danken dir für die Wahrheit, die da drinnen steht. We thank you for the truth that is in it. Die Wahrheit, dass wir verdorben sind. The truth that we are depraved. Und die Wahrheit, dass du gnädig bist. But that you're merciful. Und dass du tatsächlich unser einziger Bezugspunkt bist. And that you truly are our only point of reference. Und wir bitten dich, and we ask you, dass du unser Herz weit machst, that you would open wide our hearts, so wie steht, die Enge meines Herzens mach weit. In Psalm 17. Okay. Enlarge my heart. That you would enlarge my heart. Und dass wir tatsächlich eben dein Leben offenbaren können in dieser Welt. And that your life could be manifested in this world. Wir danken dir für den heutigen Abend. We thank you for this evening. Im Namen deines Sohnes, Amen. In the name of your Son, Amen.